gebe noch einen, Miles. Gleich, Monsieur Escartefigue. Dein Vater schläft? Kein Wunder. Jeden Morgen steht er um 3 Uhr auf und steht den ganzen Vormittag hinter der Theke. Und du streckst dich im Bett? Ich bin ja nachmittags hier. Da kommt ja kein Mensch. Und Sie? Wie ist es denn bei Ihnen? Viel zu tun? Alle 2 Fahrten ein Passagier. Es gibt also keine Leute mehr, die auf die andere Seite des Hafens müssen? Nein, das macht die Brücke. Da nimmt kein Mensch mehr mein Schiff. Und außerdem wären Sie auf der Brücke nicht seekrank. Sie haben Leute gesehen, die auf Ihrem Schiff seekrank geworden sind? Ja, habe ich gesehen. Wer? Ich? Sie? Nein, ich habe sie gesehen. Auf einer Reise von 100 Metern? 200 Meter. 206 Meter. Na, 206 Meter ist ja ganz egal. 206 Meter sind es von einem Ufer zum anderen. Ich kenne doch die Fahrt ganz genau. Seit 30 Jahren mache ich die Fahrt täglich 24 Mal. Was? 30 Jahre lang fahren Sie hin und her? Und Sie werden nicht neidisch auf die anderen? Auf welche anderen? Auf die, die hinausfahren. Und die manchmal nicht wiederkommen. Wenn abends alles still wird und die großen Schiffe ihre Lichter anzünden, hat sie es da nie gepackt? Was soll mich denn da packen? Ein Verlangen, das Steuer herumzuwerfen und aufs offene Meer hinauszufahren. Aufs offene Meer hinaus? Bist du ja verrückt. Ich hab sie durchschaut. Was hast du durchschaut? Dass sie darunter leiden, nie aus dem Hafen herauszukommen. Ich leide? Ja. Wenn Sie manchmal hier Ihr Glas trinken und mit Monsieur Catrus und Monsieur Filippo, die von Feuerland und Madagaskar zurückkommen und von da unten erzählen, da sage ich doch, dass Ihnen das was ausmacht. Das macht mir Vergnügen, dass Sie von so weit wiedergekommen sind. Mehr nicht? Mehr nicht. Ich will dir was sagen, Maris. Ich bin stolz darauf, Seemann zu sein und Kapitän, Herr an Bord, gleich hinter dem lieben Gott. Aber auf Madagaskar pfeife ich. Dorthin reisen? Nein, ich danke. Ich fühle mich hier ganz wohl. Das hätte ich nicht gedacht. Ah, da kommt die Heizer gerannt. Hui, hui, hui, hui, ein hübsches Kerlchen. Du machst bloß über den keine Witze. Das ist der beste Heizer der Welt. Den möchte ich mal vor einem richtigen Kessel sehen. Auf einem großen Schiff. Aber auf einem großen Schiff ist das gar keine Kunst. Da haben sie Platz zum Feuern. Aber bei mir ist es eng. Herr Kapitän, fahren wir nicht? Ist denn jemand da? Auf unserer Seite nicht, aber drüben stehen 2 und machen Zeichen. Wie machen sie denn? Vielleicht sind es nur 2 Neapolitaner, die sich unterhalten. Nein, nein, sie machen Bewegungen wie Passagiere. Nein, also ich komme ja gleich, ich gehe nur vor und gib Dampf und lass 3-mal pfeifen, da haben sie mehr Geduld zu warten. Ist recht, Kapitän. Aber nur 3-mal, sonst verbrauchst du den ganzen Dampf. Ist recht, Kapitän. Und mach die Pfeife nicht so weit auf, sonst kann man sie nachher nicht mehr zumachen. So, na, da muss ich halt wieder mal gehen. Oh, da kommt ja Fanny, deine Schöne aus Algier. Ich verbitte mir, dass Sie mir sagen, ich bin aus Algier. Das ist nicht wahr. Du bist doch mit 13 Jahren aus Oleda gekommen. Ja, aber ich bin hier geboren. Ich bin aus Marseille, das wisst ihr doch ganz genau. Mein Vater war nur 8 Jahre drüben bei der Eisenbahn. Das kann ja sein, aber du hast auf alle Fälle einen fremden Akzent. Oh, mein Heizer ruft mich. Es macht ihm Kummer, den Passagier warten zu lassen. Das gute Kerlchen. Jetzt hat er die Pfeife doch zu weit aufgedreht. Himmelhund! Jetzt verbrachst du mir den ganzen Dampf, so ein Idiot. Aufhören! Aufhören! Aufhören! Aufhören! Marius? Fanny? Woran denkst du? Vielleicht an dich? Schwindler. Denkst du, ich denke nie an dich? Du denkst schon an mich, aber nur, wenn du mich siehst. Komm, spendier mir einen Kaffee. Das können wir machen. Gut, dass der Vater schläft. Warum warst du gestern Abend nicht beim Tanz? Wo denn? Draußen vor der Mole, im schwimmenden Restaurant. Da wird jeden Sonntag getanzt. Da gehst du hin? Da gehe ich hin. Da verkehren sehr ordentliche Leute. Wer denn zum Beispiel? André zum Beispiel, Victor, Monsieur Bouzic. Ich habe den ganzen Abend mit Victor getanzt. Sieht er beim Tanzen auch so blöd aus wie sonst? Sei nicht so boshaft. Warum kommst du denn nicht hin? Ich kann ja nicht tanzen. Ich bring dir es bei, wenn du willst. Nein, ich lege keinen Wert drauf. Wo warst denn du gestern Abend? Ich bin drüben auf der Außenmole ein bisschen gelaufen. Ganz allein? Ja. Da. Sie kommen aus Ceylon. Woher weißt du? Weißt du das? Es ist die Malle-Seel. Ich kenne sie am Ton. Sie wollen den Lotsen haben. Hui, da kommt mein Vater. Ah, Fanny. Ja, ist deine Mutter krank? Nein, warum? Sie hat heute noch nicht ihren Aperol getrunken. Das ist das erste Mal seit 10 Jahren. Sie ist bei der Schneiderin. Sie lässt sich ein Kleid machen. Hast du ihr den Kaffee spendiert, Marius? Ja. Gut. Willst du auch eine Tasse? Nein. Warum? Weil dann keine mehr da ist für die Gäste. Sie werden doch nicht um eine Tasse Kaffee weinen. Ich weine gar nicht um Kaffee. Es handelt sich um die ganze Art. Was für eine Art? Nee, mir den ganzen Laden auszutrinken, wenn ich mal schlafe. Wenn du mir eine Beleidigung hast sagen wollen, dann ist es mir gelungen. Eine Beleidigung? Was soll ich mir beleidigen? Was für eine Beleidigung? Wenn ich in meinem Alter nicht einmal eine Tasse Kaffee spendieren darf, was bin ich denn da? Du bist ein Kind, das deinem Vater gehorchen soll. Dabei hat er schon lange Hosen an. Ja, meine Liebe, ich habe erst mit 32 Jahren von meinem Vater den letzten Tritt in den Hintern gekriegt. Das war damals auch Familienleben. Da gab's noch Respekt und Liebe. Mit Tritten in den Hintern. Da gab's nicht so viel Undank, Widerspruch. Also, wenn meine Mutter mir mal eine Ohrfeige gäbe, ich wüsste nicht, was ich täte. Was du tätest? Du tätest in die Ecke gehen und heulen. Und wenn dein armer Vater noch lebte und dir hin und wieder eine versetzte, das würde dir gar nicht schaden. Ja, dazu hat man nun Kinder, dass sie einem das Leben vergiften. Nun vergifte ich ihm auch noch das Leben. Ich nehme dir doch die ganze Arbeit ab. Die ganze Arbeit. Immer wenn man dich braucht, bist du weg. Ich stehe doch den ganzen Tag hinter der Theke. Jawohl, das stimmt auch. So, und gestern Abend, als die Polizei ankam, da war ihm nur das ganze Trottoir besetzt, alle riefen nach dem Kellner und mein Marius verschwunden. Zu Catrus war ich gegangen, wegen der Kisten Grenadine. Oh, und das Telefon war noch nicht erfunden. Ich hatte eben Lust, ein bisschen zu laufen. So, und vorgestern früh hattest du auch Lust zum Laufen. Alle Augenblick unter irgendeinem Vorwand hast du Lust zu laufen, sogar 2-3 Stunden lang. Allerdings, wenn du mal nicht läufst, dann arbeitest du. Aber nur mit Widerwillen. Du bist schon so blass und trist wie ein Antialkoholiker. Vielleicht bin ich neurasthenisch. Hä? Du? Warum nicht? Tja, wo willst du dir denn das geholt haben? Das kommt so. Erzählt mir ja keine dummen Geschichten. Und du, Fanny, du könntest auch lieber deine Muscheln verkaufen, als hier rumzuspielen. Ja, ich gehe ja schon. Und übrigens, ich kann ja von hier aus sehen, ob Kundschaft da ist. Schlapp und faul bist du, Marius, weiter gar nichts. Genau wie dein verstorbener Onkel Emil. An den erinnerst du mich stark. Was kannst du denn überhaupt? Nicht einmal einen Wermut-Cassis mit Zitron kannst du mischen. Da ist niemals ein Glas genau wie das andere. Das macht doch nichts. Der Gast trinkt doch immer nur eins auf einmal. So, das glaubst du. Und der alte Cougourde, ein fabelhafter Mann, der täglich seine 12 Cassis Citron trank. Weißt du, warum der nicht mehr kommt? Weil deine fantastischen Mischungen ihm den ganzen Geschmack versaut haben. Oh, ausgerechnet der. So ein alter Säufer hat doch eine Gurgel aus Blech. So ist recht. Jetzt fang doch an und schimpf auf die Gäste. Du, gib doch lieber zu, dass du nichts kannst. Ja. Du lachst ja selber. Ja, ich lache über meine eigene himmlische Lamsgeduld. Ah, Monsieur Panis. Guten Tag, Obersiegelmacher Panis. Guten Tag, Herr Volksvergifter. Gratuliere den Zollinspektor Brun. Danke. 2 Kaffee? Nein, heute einen hübschen kleinen Weißwein. Marius! Ist er kalt? Ah, fühlen Sie her, wie Wein vom Nordpol. Ja, sagen Sie mal, Paris, lohnt sich denn das überhaupt? Oh, eindrucksvoll. Den Knurr, der ist auf den Eiffelturm gestiegen. Ach, der ist wohl bald so breit wie unsere Fährbrücke. Vielleicht, aber viel höher. Na, so. Sie haben es doch nicht gemessen. Wenn schon höher, aber doch nicht so breit, auf keinen Fall. Übrigens, haben Sie Landolfi getroffen? Landolfi? Wer ist denn das? Landolfi aus Paris, mit dem ich zusammen beim Militär gedient habe. So ein großer Blonder, dem sind Sie sicher begegnet. Nein, ich bin keinem Landolfi begegnet. Aber Sie waren doch in Paris, ja oder nein? Ne? Ja. Da haben Sie Landolfi nicht getroffen? Nein. Dann ist er tot. Deswegen braucht er doch nicht tot zu sein. Paris ist so groß, da kann man nicht jeden Menschen kennen wie hier in Marseille. Ist Paris denn wirklich so viel größer? Da gibt es mindestens 40 Straßen, die so breit sind wie unsere Canebière. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hast du gehört? Alice, hast du das gehört? 40 Straßen wie die Canebière. Und da wird noch behauptet, dass wir Marseille übertreiben. Dieser Lyonnaise schlägt uns alle. 40 Straßen wie die Canebière. Donnerwetter, schon 12:30. César! Wo läuft er denn hin? Er sieht sich um, heute ist doch Montag. Und? Jeden Montag pünktlich 12:30 geht mein Vater zu seiner Liebsten. Das ist eine Italienerin, Monsieur Brun. Nein, nein, mit der ist schon wieder aus. Jetzt hat er eine Holländerin aufgetrieben. Ihr müsst aber tun, als merktet ihr nichts. Mein Vater bildet sich nämlich ein, dass kein Mensch etwas ahnt. Jeden Montag, wenn er zu ihr geht, sucht er Vorwände und gibt uns 10 Minuten Erklärungen ab. Warum denn? Ist doch keine Schande für einen Witwer, wenn er ein Verhältnis hat? Witwer. Witwer, gebrauchen Sie doch das schreckliche Wort nicht vor meinen Ohren. Warum? Was haben Sie denn? Ja, wissen Sie denn nichts von meinem Unglück? Meine arme Felicite. Tot. Davon habe ich ja gar nichts gewusst. Das tut mir aber leid. So ein frohes, lebenslustiges Geschöpf. Mein inniges Beileid. Sie muss herzkrank gewesen sein, aber nie hat sie etwas gemerkt. Sie war frisch bis zuletzt. Am Freitagabend hat sie noch eine Knoblauchsuppe mit Schnecken und Barbe gegessen, so mit Dill drüber. Und am Sonntagmorgen war sie weg. So ein Pech. Oh, manchmal meinst du, lieber Gott, wirklich nicht gut mit uns Menschen. So ein braves Weib. So eine ausgezeichnete Hausfrau. Und die Arbeiterinnen in meinem Geschäft hatten einen Respekt vor ihr und dabei immer lustig, zu jedem Spaß aufgelegt. Wenn ich nur daran denke, wie wir uns morgens beim Aufstehen amüsiert haben, da sind wir im Nachthemd durchs Zimmer gelaufen, immer um den Tisch herum. Ich habe sie gezwickt und sie hat sich revanchiert und hat mich gekitzelt, denn sie hat gewusst, ich bin kitzlig. Wühlen Sie nicht in Ihren Erinnerungen. Das bekommt mir nicht. Nie soll das alles wiederkommen. Nie mehr. Aber Panisse, wir müssen alle einmal sterben. Fassen Sie sich. Ich kann aber nicht. Die Zeit heilt alle Wunden. Och, spaßen Sie nicht. Jede Nacht weine ich in meine Steppdecke. Das kann so nicht weitergehen. Ich weiß, was ich tue. Seien Sie ein Mann, Monsieur Panisse. Man darf sich nicht unterkriegen lassen. Ich kann dieses Elend nicht länger ertragen. Sie werden sehen. Warten Sie ab! Ich kann aber nicht. Lieber heirate ich gleich wieder. Ach so. So rasch wie möglich. Ich kann nicht allein sein. Sie ist eben tot, da ist nichts zu machen. Und wenn ich 50 Pfund abnehme vor Kummer, das macht sie auch nicht wieder lebendig. Sehr richtig. Die Leute werden sagen, ich hätte nicht lange genug gewartet. Ich weiß, wie ich getrauert habe, geschrien habe ich und geheult. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das ausgehalten habe. Armer Panisse. Ja, ja, ich bin zu bedauern. Prost, Monsieur Brun. Was meinen Sie zu meinem Plan? Haben Sie denn schon eine bestimmte im Auge? Natürlich. Und in den nächsten Tagen mache ich meinen Antrag. Wer ist's denn? Das kann ich noch nicht sagen. Aber ich lade Sie auf jeden Fall heute schon zur Hochzeit ein. Danke. Ich danke herzlich. Ich werde nicht fehlen. Es soll großartig werden. Ich miete Autos für alle meine Gäste. Und nur eine wird nicht dabei sein. Meine arme Felicité. Was soll man machen? Sie wird von dort oben zusehen, wo sie glücklicher ist als wir. Hoffentlich. Bestimmt. Panisse! Ein Offizier von der Malaisine ist im Laden! Ich komme schon! Verfluchtes Pech! Aber es ist eine große Bestellung, da muss man schon zufassen. Der war gestern schon da. Sie wollten eine komplette Ersatztakelage. Was ist denn das für ein Schiff, die Malaisine? Ein großer Dreimaster. Er ist für eine Expedition bestimmt. In 4 Wochen fahren sie ab. Komischer Einfall, mit einem Segler auf eine Expedition zu gehen? Doch gerade. Sie sollen die Wind- und Meeresströme von Suez bis Kap Horn studieren. Außerdem ist es ein Segler mit Hilfsmaschine. Panisse! Panisse, komm doch schon! Herrgott, ich kann mich doch nicht zerreißen! Wie ich Sie kenne, gehen Sie doch noch hin. Also, was wollen Sie? Geschäft ist Geschäft. Ach, die Arbeit. Er hat's ein bisschen eilig in Sachen heiraten, meine ich. Wie lange ist er denn schon Witwer? Witwer ist er seit 3 Monaten, aber Hörner hat er schon seit 20 Jahren. Hat er Ihnen auch erzählt, wen er heiraten will? Nein, das scheint doch ein Geheimnis zu sein. Ich kenne sein Geheimnis. Er heiratet Honorine. Die Mutter der kleinen Fanny? Ja. Och, die ist noch ganz gut beieinander. Ich finde, die passen nicht übel zusammen. Psst, Monsieur Brun, da kommt mein Papa. Ja, ich gehe jetzt. Gut, du gehst. Ich mache einen kleinen Gang da in die Stadt rüber. Schön. Ich habe mir ein paar Kleinigkeiten zu besorgen. Vielleicht mache ich auch noch einen kleinen Sprung ins Café de la Paix. Sie brauchen doch keine Erklärungen zu geben. Erklärungen? Wieso? Erklärungen? Ich gebe ja gar keine Erklärungen. Erklärung wäre ja noch schöner, wenn ich in meinem Alter Erklärungen geben müsste, um mal auszugehen. Ich sage, ich esse eine Bouillabaisse im Café de la Paix. Das ist keine Erklärung, ich sage nur Bescheid. Natürlich, damit man Sie eventuell im Café de la Paix erreichen kann. Man braucht mich gar nicht im Café de la Paix zu erreichen. Ich gehe spazieren und damit basta. Da muss ich wohl nicht erst eine Leone um Erlaubnis bitten. Absolut nicht. Ich finde es überhaupt unerhört, einen Menschen so auszufragen. Schließlich bin ich doch nicht 86 und werde nicht in den Hafen fallen, wenn ich draußen spazieren aber gehe. Aber Papa, es hat doch kein Mensch etwas gesagt. Du machst einen kleinen Spaziergang, das ist doch ganz natürlich. Das ist das richtige Wort. Es ist natürlich. Natürlich. Mein Sohn findet es natürlich. Die aber eigentlich den Mund halten sollten, die mischen sich da hinein. Na, trotzdem... Auf Wiedersehen, Zollinspektor Brun. Auf Wiedersehen, Monsieur Brun. Auf Wiedersehen, Monsieur César. Gegen 6 bin ich wieder hier. Hör mal, Marius. Wenn der Wagen mit Wermut vorbeikommt, dann nimm 12 Flaschen. Das macht 5.240 Francs. Jawohl. Wirst du auch behalten? Ah ja, ich werd's behalten. Du brauchst mir doch nicht alles 10-mal zu wiederholen. Wenn der Wagen mit dem Wermut vorbeikommt, nehme ich 5.240 Flaschen. 5.200? Mutter Maria, 12 Flaschen! Lass, ich telefoniere lieber ins Geschäft. Ach du mein armes, armes Kind. Was soll denn das heißen? Wenn man die Dummen tanzen lässt, dann wirst du nicht im Orchester sitzen. Ihr Vater kann aber recht giftig sein, was? Er meint's nicht böse. Ja, ich muss jetzt auch machen, dass ich wegkomme. Drüben am Ostufer wird die Bordeaux ausgeladen. Hab eigentlich gar keine Lust. Sie sind auch schon wie Bannis. Mögen gar nicht mehr aufstehen. Ja, und dabei bin ich aus Lyon. Es muss das Klima hier sein, was einen so faul macht. Arbeit ist scheußlich, das weiß ich schon lange. Sehr richtig. Also, auf Wiedersehen heute Abend. Auf Wiedersehen, Monsieur Brun. Marius! Fanny, was ist denn? Mama kommt zum Apéro. Sie war bei der Schneiderin, hat sich eine neue Bluse machen lassen. Schick sieht sie aus. Guten Tag, Marius. Guten Tag, Honorine. Na, wie findest du meine neue Bluse? Ausgezeichnet, Honorine. Du, Mama, bleib doch einen Moment hier und pass auf den Stand auf. Ich laufe nur schnell nach Hause. Warum denn? Ich will mich umziehen. Mein Kleid ist ganz fleckig. Wie schaue ich denn aus neben dir? Ja, ist gut, lauf nur. Und du, Marius, bring mir mein Apéro. Gerne, Honorine. Rommelwirbel. Ach, Picoiseau, der Verrückte. Marius, komm her. Ja? Da, ein Brief. Psst, sei still, hier können wir nicht reden. Geh in die Seitengasse an mein Fenster. Gut. Honorine? Ja? Seien Sie so gut und rufen Sie mich, wenn jemand kommt. Ich bin in meinem Zimmer. Ja, ja, gerne. Also, 680 plus 90 ist 770. Guten Tag, Honorine. Zufrieden? Ach, Panis. Ja, es geht. 12 Kilo Stockfisch, 7 Kilo Barbe plus 80 macht 850. So. Heute früh hat der Mistral aufgehört. Morgen wird er fangen, gut. Sagen Sie, Honorine, wollen wir am Sonntag wieder miteinander in den Seepavillon? Schon wieder? Zweimal in 14 Tagen? Ist das nicht ein bisschen viel? Oh, wenn Sie ungern gehen, ist viel. Wenn Sie gern gehen, ist wenig. Dann ist es wenig. Ich gehe gern. Man hat die schöne Aussicht. Das Essen ist ausgezeichnet. Aber die Leute werden reden. Oh, die Leute reden so oder so. Hören Sie, Panis. Es ist eigentlich ganz gut, dass wir mal darüber sprechen. Wenn Sie es nicht ernst meinen, da brauchen Sie sich weiter keine Mühe zu geben. Was verstehen Sie unter ernst meinen? In meiner Familie sind die Frauen sehr für die Liebe, aber anständig. Nur meine Schwester Zoe, die hat leider eine Ausnahme gemacht. Ja, die hatte zu viel Liebe im Blut. Und deshalb möchte ich klipp und klar wissen, haben Sie das Heiraten im Sinn oder wollen Sie nur so ein bisschen... Allerdings das Heiraten. Bannis, erledigt, gut. Sonntags am Seepavillon können wir einmal in Ruhe alles besprechen. Ja, das trifft sich sehr gut. Gerade am nächsten Sonntag, da fährt Fanny hinauf nach Ex und besucht ihren Onkel. Sie kommt erst abends zurück. Auf diese Weise braucht sie nichts zu erfahren. Ach, Fanny kommt nicht mit? Das ist aber schade. Da können wir doch ungestörter sprechen. Ich schäme mich ein bisschen vor ihr. Wieso denn? Männer haben doch gar kein Feingefühl. Wenn ich daran denke, dass sie früher mit meinem seligen Mann an den Seepavillon gegangen sind, Bull spielen, und jetzt gehen wir beide alleine dahin, da schäme ich mich. Hören Sie mal, Honorine, ich glaube, wir verstehen uns nicht recht. Na, wir werden uns schon verstehen. Ich glaube, wir sprechen von verschiedenen Dingen. Sie meinen offenbar, ich will Sie heiraten. Ja, natürlich, wen denn sonst? Doch nicht! Fanny? Doch. Na, machen Sie doch keine Witze. Sie sind ja doch sehr hübsch und stattlich, Honorine. Na also, aber schließlich nicht mehr die Jüngste. Was bin ich nicht mehr? Sie sind nicht mehr die Jüngste. Nicht mehr die Jüngste? Na, hinter mir sind noch ganz andere Leute her als Sie. Da muss ich nicht auf so einen Hampelmann warten, dem schon alle Zähne wackeln, was? Aber regen Sie sich doch nicht auf, Honorine. Kann nur ein Mensch auf so eine Idee kommen. Haben Sie denn noch nicht genug Erfahrungen gemacht bei Ihrer ersten? Was für Erfahrungen? Wenn man Ihnen ein Segel zwischen die Hörner spannt, dann fliegen Sie auf und davon. Oh, Sie haben das gerade nötig. Wen habe ich denn vor 3 Wochen oben auf der Corniche mit einem Senegal-Neger gesehen? Ach ja, sonst fällt Ihnen nichts ein, was? Warum soll ich denn nicht mit einem Senegal-Unteroffizier spazieren gehen? Warum soll ich denn nicht mit einem Senegal-Unteroffizier-Neger ein bisschen Tamtam machen, was? Also, wir wollen uns lieber nicht aufregen, Honorine. Das hat gar keinen Zweck. Frechheit. Meine Tochter, die Fanny. Honorine, ich bin bereit, ihr 500.000 Francs zu übertreiben. 500.000 Francs? 500.000 Francs? 500.000 Francs? Überlegen Sie sich die Sache in Ruhe. Ich gebe der Kleinen 500.000 Francs und für Sie monatlich noch 20.000. Nein, nein, nein, also für mich will ich gar nichts haben. Aber mit Fanny zusammenwohnen, das will ich ja. Das ließe sich machen. Mein ganzes Vermögen vermache ich ihr testamentarisch. Mein Kind wird sie trotzdem nicht wollen. Und wenn sie trotzdem will? Wie werden Sie sich dazu stellen? Na, stellen werde ich mich gar nicht. Ich lege ihr nichts in den Weg, aber Sie werden sehen. Sie will sie nicht. Ich habe aber schon mit ihr gesprochen. Wann denn? Vorigen Sonntag am Seepavillon, als Sie mal raus mussten. Was hat sie geantwortet? Ich soll mit ihrer Mutter reden. Für meine Begriffe heißt das ja. So ein Luder. Na, Sie haben natürlich die 500.000 Francs erwähnt. Nein, davon hat sie angefangen. Na, das hätte ich ihr nicht zugetraut. Also das hätte ich ihr nicht zugetraut. So wie ich Ihre Zustimmung habe, mache ich alles schriftlich. Na, das ist selbstverständlich. Aber sagen Sie, Bannis, haben Sie sich die Sache auch reiflich überlegt? Reiflichst? Sie sind 30 Jahre älter. Na, dafür kann ich ja nichts. Sagen Sie, haben Sie gar keine Angst? Fanny wird ja das schönste Leben haben. Geld, Schmuck und Kleider, so viel wie sie will. Ja, das glaube ich alles. Aber im Hauptpunkt wird's fehlen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Bannis! Honorine, reden Sie nicht von Dingen, von denen Sie nicht wissen können. Bannis, ich bin eine Kennerin der Liebe. Die Liebe ist was Schönes. Das finde ich auch. Besonders mit 23. Also Fanny ist 23. Aber Sie sind 50. Dafür habe ich ein Vermögen. Bannis, im Nachthemd haben Sie doch keine Taschen. Ich spreche in Ihrem eigensten Interesse. Wenn ich Sie so anschaue, dann sehe ich auf Ihrem Kopf ein paar Hörner wachsen. Die stoßen Löcher in den Plafond. Das lassen Sie nur meine Sorge sein. Ich brauche nichts als Ihr Ja-Wort. Schön, also ich werde mit Fanny sprechen und in ein paar Tagen, da haben Sie die Antwort. Recht so, ich warte. Aber ich muss Einsicht in Ihre Bücher haben, ja? Also das verlange ich nicht aus Neugierde, das verlange ich aus Mutterliebe. Kommen Sie morgen früh? Morgen oder übermorgen, das eilt ja nicht so. Da sehe ich Fanny kommen. Es ist doch eilig. Gehen wir gleich zu Ihnen hinüber, ja? Gern. Maris! Ja? Ich gehe jetzt fort. Du musst wieder selber aufpassen. Ja, ich komme schon. Sagen Sie einmal, Honorine, glauben Sie nicht, dass zwischen Fanny und Marius da irgendetwas... Na sicher, sicher. Das ist doch ganz natürlich. So? Die haben doch so oft zusammen geschlafen. Was? Als kleine Kinder in der Wiege. Sie haben mir einen schönen Schreck eingejagt. Na, wenn Sie so schreckhaft sind, mein lieber Schwiegersohn, da wird sich die Sache nicht lange halten. Warum schaust du mich denn so an, Marius? Ein hübsches Kleid hast du da. Das hat mir Mama gemacht. Du möchtest wohl lieber sehen, was drinsteckt, was? Dafür hätte ich keine Angst. Du? Du willst ja ausreißen bis zur Außenmole. Glaubst du? Doch, doch. Du lässt ja den ganzen Tag den Kopf hängen. Du stehst ja immer da und träumst. Und wenn ein Mädchen dich ansieht, schlägst du die Augen nieder. Probier's doch. Sieh mich doch an. Sag einmal, wenn die Wirtstochter aus dem Café La Paix dich so ansieht, bist du dann auch so schüchtern? Was für eine Wirtstochter? Oh, du willst mir doch nicht weismachen, dass du sie nicht kennst. Die macht dir mindestens 4-mal am Tag Fensterpromenade. Das pfeifen ja die Spatzen von den Dächern. Ist das die Schwarze? Mit der habe ich doch nie ein Wort gesprochen. Dumm genug von dir. Sie wartet nur darauf. Ich glaube, wenn dir ein Mädchen einen Kuss gibt, fällst du in Ohnmacht. Probier's doch mal. Nein. Das geht jetzt nicht mehr. Warum? Weil, Was hat sich denn geändert? Verschiedenes. Was denn? Wenn du mir versprichst, mit keinem Menschen darüber zu sprechen. Ehrenwort. Das sagt man so. Und nachher sagt man doch alles weiter. Nur aus Freude am Reden. Wenn du es nicht sagen willst, ich zwing dich nicht. Ich heirate. Du? Ja. Wen? Ich habe noch mit keinem Menschen davon gesprochen. Aber dir erzähle ich es, weil ich einen Rat von dir haben will. Gut, wen? Ich bin ja nicht unglücklich, weißt du? Und die Muscheln, darüber klage ich auch nicht. Aber ich möchte doch lieber eine Arbeit machen, wo man Angestellte hat. Du bist praktisch. Ich denke mir, hübscher als ich jetzt bin, werde ich doch nicht mehr. Und da darf man die Gelegenheit nicht verpassen. Und die Gelegenheit hat sich jetzt geboten? Ja. Wer? Er hat schon mit meiner Mutter gesprochen. Wer? Ich glaube, es ist doch besser, wenn ich es dir nicht sage. Wenn du es nicht sagen willst, dann behalte es für dich. Aber du erfährst ja sowieso. Wer ist es denn nun endlich? Banis. Banis? Ja. Vater Banis? Ja, allerdings Monsieur Banis. Ich habe das übrigens schon lange geahnt, aber letzten Sonntag am Seepavillon hat er sich erklärt. Der alte Banis? Der uralte Banis? Er hat gesagt, dass er mich liebt und dass es in ganz Marseille kein hübscheres Mädchen gibt als mich und dass er mich heiraten will und dann hat er mir einen Kuss geben wollen. Ja, und du? Ich habe ihm eine heruntergehauen, weil ich das für das Richtigste hielt und es war auch das Richtigste, denn heute Morgen hat er schon mit Mama gesprochen. Du kannst aber lügen. Ach, du glaubst mir nicht? Kein Wort. Warum, wenn ich fragen darf? Weil er sich für deine Mutter interessiert, das weiß ich ganz genau. Ich habe gedacht, du würdest mir einen Rat geben. Den kannst du haben. Wenn du mich wieder einmal hereinlegen willst, dann erfinde etwas Gescheiteres. Du wirst ja sehen. Banis. Lächerlich. Ein alter Mann mit Runzeln wie eine Ziehharmonika. Du wirst ja sehen. Oh, da kommt er schon. Banis. Recht so, Fanny. Ruh dich ein bisschen aus. Draußen ist es so furchtbar heiß. Stimmt. Marius, 2 Pastis. Sofort. Komm, Fanny. Setzen wir uns ein bisschen dahin. Ich habe eben mit deiner Mutter gesprochen. Sie prüft jetzt meine Bücher und wenn du nichts dagegen hast, wird's schon in Ordnung kommen. Ich habe sie um einige Tage Bedenkzeit gebeten. Ich will dich auch nicht drängen. Wenn man warten muss, ist nachher umso schöner. Wie viele Arbeiterinnen beschäftigen Sie jetzt, Banis? 23. 2 Pastis. Und ich muss dieser Tage noch 3 neue einstellen, denn ich habe einen großen Auftrag für die Malestil. 3 Master. 25 Segel. 27, ohne die Oberbramsegel. Oh, 25. Schenk doch die Gläser ordentlich voll. Sie sind ja voll. Ja, Marius ist heute ein bisschen zerstreut. Zerstreut? Oh, jetzt habe ich meine Zündhölzer vergessen. Einen Augenblick, Banis. Danke. Ein reizendes Händchen hast du. So fein, so warm. Und einen hübschen Ring hast du da. Ist der aus Gold? Ich weiß nicht. Ich habe ihn einmal in einem Knallbonbon gefunden. Dann ist er aus Messing. Ah, glauben Sie? Und das Halskettchen hier? Oh, ist das aus Gold? Ja, das schon. Das habe ich von meiner Tante Zoe bekommen, zur ersten Kommunion. Hm. Hängt da unten ein Medaillon dran? Ja, einen Moment, ich zeig's Ihnen. Mhm. Hm. Was ist denn da eingraviert? Mein Geburtstag. Fanny, deine Mutter ruft nach dir. So, ich habe nichts gehört. Schon dreimal hat sie gerufen. Ich glaube, du träumst. Also, alles Geschäftliche habe ich mit deiner Mutter besprochen. Und jetzt müssen wir beide... Hindere ich euch vielleicht am Reden? Keine Spur. Es scheint doch. Was wir uns zu sagen haben, verträgt vielleicht keine Zeugen. Was andere nicht hören dürfen, sind immer Schweinereien. Du bist wohl verrückt geworden. Du, überleg dir, was du sagst. Es wird einem ja übel, wenn man das sieht. Und dann sieh doch nicht her. Und überhaupt kann ich es nicht leiden, wenn man mich so zweideutig ansieht. Armer Irrer. Sehen Sie sich vor. Es gibt gefährliche Irre. Und ich kenne einen, dem die Hand juckt, Ihnen ein Ding zu versetzen. Yes. Mir ein Ding, du Krümel. Ach, kommen Sie doch her, wenn Sie ein Mann sind. Oh, wenn man dir die Nase quetscht, kommt ja Milch heraus. Probieren Sie es doch einmal. Hier ist meine Nase. Sie haben ja Angst. Und Marius, nimm dich in Acht. Du kennst mich doch nicht. Das ist ja eine gute Gelegenheit, Sie kennenzulernen. Sie Unglückswurm. Unglückswurm? Zu mir sagst du Unglückswurm? Lass mich, das sind Männerangelegenheiten. Halt meinen Hut. Also los. Versetzt das versprochene Ding. Quetschen Sie mir die Nase. Du armer Krümel. Unglückswurm! Armer Krümel! Unglückswurm! Du redest und redest und hast keinen Mut anzufangen. Sie drohen und drohen und weiter nichts. Ich halte mich mit Mühe zurück. Oh Gott, wenn Sie keine grauen Haare hätten. Soll ich sie mir etwa deinetwegen ausreißen? Dennis, es sind Kunden da. Ich hab zu tun. Leider. Du hast Glück. Fanny, du siehst, ich werde abgerufen. Vielleicht machst du mir nachher das Vergnügen und trinkst drüben ein Glas Wein mit mir. Warum denn nicht hier? Nein, nun nicht mehr. Weil ich es fürderhin ablehnen muss, den Fuß in ein Haus zu setzen, wo die Angestellten kein Benehmen haben. Ihr feines Getue macht gar keinen Eindruck auf mich. Zwei Pastis macht 90, 10 für Sie, Kellner. Warum mischst du dich eigentlich in Sachen, die dich gar nicht angehen? Weil hier ein Restaurant ist und kein Absteigequartier. Sei nicht so unverschämt. Du verdienst es nicht besser. Es ist doch wirklich eine Schande, was du mit diesem Jammergreis treibst. Hast du denn keine Angst, dass er umfällt? Wie er dir da vorhin in den Ausschnitt geschaut hat, war er schon puterrot. Und du warst noch viel röter als er und außerdem trage ich einen Büstenhalter. Und überhaupt geht dich das alles gar nichts an. Ja, da hast du recht. Zum Glück habe ich auch noch etwas anderes im Kopf. Es tut mir nur leid, dass du dich jetzt auch schon so aufführst wie deine Tante Zoe. Da habe ich kein Recht zu heiraten. Doch, aber keinen 70-jährigen Witwer. Warum denn nicht? Panis ist reich. Ich kann mir Dienstboten halten. Und außerdem ist er erst 56. Ich kann dich gar nicht begreifen. Hast du es dir denn auch überlegt? Was gibt's denn da zu überlegen? Du wirst doch nicht nur getraut und fertig. Nachher kommt auch noch etwas. Ja, nachher gibt's ein feines Essen im Restaurant Bars. Und abends, wenn er dich küssen will, erst auf den Mund und dann auf die Brust? Sei still. Sei still, Marius. Sprich nicht von solchen Sachen. Ich muss aber davon sprechen. Und zwar jetzt. Nachher ist zu spät. Fanny, ich bitte dich, stell dir das alles einmal vor. Wenn er dich dann in die Arme nehmen will, dieser... Ja, ich weiß schon, warum du lachst, aber das stimmt nicht. Was stimmt nicht? Du glaubst, ich bin eifersüchtig. Eifersüchtig? Du bist doch gar nicht verliebt in mich. Nein, absolut nicht. Eben. Ich will ja nicht sagen, dass ich nicht verliebt in dich bin. Ich könnte es schon sein. Hübsch bist du ja. Ich hätte mich ganz gut verlieben können in dich, aber ich will nicht. Und warum nicht? Weil ich dich doch nicht heiraten kann. Dich nicht und keine. Red doch nicht so einen Unsinn. Das ist kein Unsinn. Marius! Was willst du, Picasso? Marius, hast du Zeit? Ja, ich komme. Was habt ihr denn für Geheimnisse? Es ist soweit. Marius! Ja, ist gut. Fanny, pass hier ein paar Minuten auf. Wenn aber Gäste kommen? Dann bedienen Sie. Ich kenn doch die Preise nicht. Doch, an der Wand hängt der Tarif. Marius, bleib nicht zu lang. Du weißt, Panis wartet auf mich. 10 Minuten. Was hat er denn? Das kann ich dir nicht sagen, Fanny. Noch nicht. Für Marius bereitet sich Großes vor. Für mich auch. Da kommst du endlich. Du lässt dich ja überhaupt nicht mehr sehen. Seit Tagen bist du schon nicht mehr da gewesen. Ich komme auch nur, weil du mich einlädst. Ich bin ja schließlich nicht unhöflich. Ja, das habe ich auch noch nicht bei dir bemerkt. Leicht gefallen ist es mir nicht. Ich habe mir geschworen, hier keinen Fuß mehr hereinzusetzen. So? Warum? Warum denn? Weil dein Sohn ein ganz unverschämter Mensch ist. Was fällt dir denn ein? Ein unverschämter Flegel. Blödsinn. Da gibt's keinen Blödsinn. Er soll sich nur sehen lassen, dann kriegt er einen Fußtritt, dass er in den Hafen fliegt. So. Dazu habe ich mir extra meine spitzigen Schuhe hier angezogen. Und du hast die Stirn, mir das zu sagen? Jawohl. Ich sag dir nur eins, Panis. Wenn du meinen Kleinen anrührst, dann kriegst du von mir einen Tritt in den Hintern, dass dir die Zähne wackeln. Also, das werden wir ja sehen. Ich habe keine Angst. Nur ein Haar brauchst du ihm zu krümmen. Dann wachst du morgen im Kirchhof auf. Ich bin schon mit ganz anderen Leuten fertig geworden. So, na schön. Willst nicht anders, willst nicht anders. Fanny! Fanny! Das ist ja wirklich ja! Leb wohl, Fanny! Der Champagner! Der Champagner! Himmeldonnerwetter, der ganze Champagner. Wir waren nicht kalt genug. Panis, nimm rasch 2 Gläser. Hier, so, sonst läuft alles aus. Hier, nimm doch. So. Der ist wirklich nicht kalt genug? Noch nicht ganz. Ja. Aber gut ist er doch. Ein großes Weinchen. Hab die Flasche extra für dich bereitgestellt. Für mich? Hatte eben Lust, dich wieder mal zu sehen. Hier drinnen ist. Hier soll es Krach gegeben haben. Krach? Hast du Krach gemacht, Panis? Nein. Ganz friedlich haben wir uns unterhalten. Ganz friedlich? Ich habe doch selbst einen Schuss gehört. Hier hat kein Mensch geschossen. Der Champagner hat geknallt. Champagner, also dann wäre die Sache erledigt. Vollkommen. So ein Mädchen, ne? Hetzt uns da die Polizei auf den Hals. Du bist so freundlich, Panis, und gibst meinem Kleinen keinen Fußtritt, nicht wahr? Das ist doch selbstverständlich. Was ich da vorhin gesagt habe, das war nur eine Sache der Selbstachtung. Auf dein Wohl. Ja. Und nun sag mir doch mal in aller Ruhe, was hast du ihm vorzuwerfen? Er hat mich beschimpft. Sicher hast du zuerst was Unangenehmes gesagt. Kein Wort. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich fange nie Streit mit jemand an. Dafür kenne ich meine eigene Natur zu gut. Ich bin je zornig und gewalttätig und kenne mich nicht in meiner Wut. Schließlich will man ja doch kein Blut vergießen. Da fange ich lieber gar nicht erst an. Nicht einmal angesehen habe ich deinen Sohn und auf einmal ist er über mich hergefallen. Das ist aber doch unglaublich. Er hat mich erwürgen wollen. Jetzt fängt er auch noch an, die Kundschaft zu erwürgen. Mit dem Jungen ist etwas nicht richtig. Ist dir nichts aufgefallen an ihm? Er hat mich erwürgen wollen, das ist mir aufgefallen. Ich glaube, da steckt eine Frau dahinter. So verrückt wird ein Mann nur durch Weibergeschichten. Hältst du es nicht für möglich, dass er in Fanny verliebt ist? Aber keine Rede. Die kennen sich ja viel zu lange. Im kritischen Augenblick saß ich nämlich dort in der Ecke mit Fanny. Ja, ich sehe da keinen Zusammenhang. Er hat vielleicht den Eindruck gehabt, dass ich der Fanny den Hof gemacht habe. Was, hm? Du? Du? Erlaube. Mein Junge ist ja vielleicht verrückt, aber so verrückt ist er dann doch nicht. Aber was soll denn das sein? Wieso? Nein, im Ernst, also von Fanny kann gar nicht die Rede sein. Aber irgendein Weib macht ihn unglücklich. Wenn's nur nicht die Frau von Kapitän Escartofige ist. Die hat doch schon mindestens 50 glücklich gemacht. Warum soll sie da ausgerechnet Marius unglücklich machen? Aber wer kann's denn sein? Na, frag ihn doch selbst. Das habe ich bis heute noch nicht fertiggebracht. Ich würde ihm seelenruhig ein paar runterhauen, aber von Weibern kann ich nicht reden mit ihm. Warum denn nicht? Aus Schamgefühl. Aus was? Mhm, aber aus väterlichem Schamgefühl. Hm. Du hast aber noble Gefühle. Was hast du denn? Ich habe Hühneraugen und der Schuh drückt mich. Ich glaube, ich gehe lieber nach Hause und ziehe sie aus. Donnerwetter, sind die aber eng. Das sind meine Hochzeitsschuhe. Die bringst gar nicht mehr runter. Mit einer Schere geht das schon. Aber du bist mir nicht mehr böse. Und keine Spur. Und mach dir keine Sorgen wegen Marius. Das kommt in Ordnung. Ich komme der Sache schon auf den Grund. Also, bis morgen, alte Seele. Und träum gut. Adieu, Cäsar. Und du, geh mit den Schuhen nicht Fußball spielen. Guten Abend, Cäsar. Ah, Honorine. So spät? Ja, ich fahre mit dem 12-Uhr-Zug zu meinem Bruder, nach Aix. Ich habe hier noch Licht gesehen und ich möchte Ihnen etwas sagen. So, dann schießen Sie los. Tja, das ist nicht so einfach. Wieso? Ich will mit Ihnen über Fanny reden. Ach, mit mir über Fanny? Ja, über Fanny und Marius. Aber setzen Sie sich doch hier, Honorine. Was wollen Sie trinken? Vermouth Citron. Gut. Also, was ist los mit Fanny und Marius? Ja? Nur raus mit der Sprache. Panis will meine Kleine. Sagen Sie das noch einmal. Panis will Fanny heiraten. Aber nein. Er hat heute Morgen um sie angehalten. Tja, ist denn der ganz von Gott verlassen? Ja, das sowieso. Aber er lässt nicht locker. Und was sagt er die Kleine dazu? Vielleicht sagt sie ja. Wenn sie den nicht kriegen kann, den sie gerne hat. Nämlich Marius. Jawohl. Jetzt begreife ich das Duell. Ja, schließlich hat sie mir gestanden, dass sie Marius liebt und dass sie sich ausgesprochen haben. Ausgesprochen? In welchem Sinn? Er will nicht, dass sie Panis heiratet. Liebt er sie denn? Es scheint so. Aber er hat ihr erklärt, er kann sie nicht heiraten. Und warum nicht? Ja, das will er nicht sagen. Mein Kind hat ihn angefleht, aber es ist nichts aus ihm herauszukriegen. Nur das ist doch keine Manier. Was will er denn eigentlich? Dieser kleine Weinpanscher. Will er eine Prinzessin heiraten? Ich darf nicht so aufregen oder ihn nicht so aufregen. Vielleicht liebt er sie eben doch nicht. Ach, er liebt sie nicht. Alle Männer in Marseille laufen ihr nach. Und bloß für ihn soll sie nicht gut genug sein. Na, wenn er sie nicht liebt, warum ist er denn dann eifersüchtig auf Panis? Vielleicht lässt sich das alles ganz leicht in Ordnung bringen. Ach, dann bringen Sie das bitte in Ordnung. Denn wenn mein Mädchen sich weiterhin noch so abhärmt, dann zünde ich Ihnen die Bude über dem Kopf an. Noch ein Wermut. Ja, sachte. Honorine immer sachte. Wir könnten ihn ja einfach fragen. Er muss gleich kommen. Oh, aber da will ich nicht dabei sein. Warum denn nicht? Nein, er darf gar nicht erfahren, dass ich hier gewesen bin. Ich kenne die Männer. Wenn er es erfährt, dann hat meine Fanny keine gute Stunde mehr bei ihm. Schön. Ich sag ihm kein Wort. Aber umgekehrt darf dann auch von Panis nicht mehr die Rede sein. Was soll denn das heißen? Sie kennen vielleicht die Männer, Honorine. Aber ich kenne die Frauen. Bei jedem Krach wird's dann heißen, deinetwegen habe ich Panis ausgeschlagen und sein Geld. Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich jetzt reich, hätte Dienstmutter, dein Auto. Mit lauter Panis wird's ihm das Leben sauer machen. Ich kann ein Lied singen davon. Meine verstorbene Frau hat meinetwegen einen Pferdehändler abgewiesen. Das habe ich 20 Jahre lang zu hören bekommen. Und dabei war sie die beste Frau, die es gab. Also gut, Panis ist erledigt, der ist gestorben. Abgemacht. Darauf wollen wir trinken, ja? Prost. Sie haben also jedenfalls nichts dagegen, César. Hm? Wir müssen natürlich alles miteinander durchsprechen. Hm? Was könnten Sie denn Fanny mitgeben, Nonnerin? Den Verkaufsstand. Wenn sie sich dran hält, dann wirft er jeden Tag 4.000 netto ab. Das finde ich weiter nicht großartig. Na, nicht großartig? Ich weiß so und so viele Männer, die sie ohne einen roten Heller nehmen würden. Wir sind ja hier nicht bei den Wilden. Bei uns braucht man sich ja seinen Schwiegersohn nicht zu kaufen. Und meine Fanny hat ja keinen Klumpfuß. Also Ihre Fanny hat keinen Klumpfuß, aber mein Marius hat auch keine Buckel. Sie können ganz Marseille suchen, da werden Sie vielleicht manchen finden, der dicker und größer ist, aber einen, der so hübsch ist wie mein Marius, den finden Sie nicht. Ich sag's nicht, weil ich der Vater bin, ich bin ganz unparteiisch. Mein Marius ist ein schöner Junge. Wenn er so schön ist, dann soll er die Tochter von Rothschild heiraten. Hab ich von Rothschild gesprochen? Aber die jungen Leute müssen Geld haben. Schließlich werden sie auch Kinder kriegen. Und hoffentlich bald. Na, daran habe ich auch schon gedacht. Wenn sie Kinder kriegen, dann bekommen sie eine monatliche Rente von mir. Das ist was anderes. Ach, jetzt wäre ich aber sehr neugierig zu wissen, was Sie selber hergeben. Vorläufig führe ich das Geschäft selbst noch weiter, aber die beiden könnten hier bei mir wohnen. Platz ist ja genug da. Und ich gebe Ihnen monatlich 20.000 Francs. 20.000 Francs? Das kommt gar nicht in Frage. Ja, wie viel soll ich denn nach Ihrer Meinung geben? Ich will wenig sagen, César. Geben Sie den Kindern 5 Kilo Barbe und einen Stockfisch, der noch mit dem Schwanz wackelt. Was ist los? Ja, natürlich, Sie haben ganz recht. 5 Kilo Barbe und einen Stockfisch, der noch mit dem Schwanz wackelt. Was redet ihr denn da? Du bestellst mir deine Bouillabaisse. Wo kommst du denn so spät her? Ich bin nur ein bisschen gelaufen. Aber gute Nacht, César. Ich muss laufen, sonst versäume ich noch den Zug. Gute Nacht, Marius. Gute Nacht. Willst du nicht zu Bett gehen? Du schläfst zu wenig. Das kann auf die Dauer nicht gut für dich sein. Nett, dass du so besorgt um mich bist. Du hast ganz recht, es ist 11 vorbei. Schließ jetzt nur zu. Es kommt doch niemand mehr. Und das Elektrizitätswerk braucht nichts an uns zu verdienen. Wo warst du heute Abend? Im Café Voltaire. Ich habe Bia gespielt. Ah. Mit wem denn? Mit Bekannten. Das ist sicher nicht wahr. Natürlich ist es wahr. Das weiß ich besser. Aber ich habe über ernsthafte Dinge mit dir zu reden. So? Sag mal, Junge, über kurz oder lang wirst du doch wohl heiraten. Wie kommst du denn darauf? Weil es selbstverständlich ist. Wenn du einmal das Geschäft übernimmst, musst du eine Frau haben. Ich habe an sowas noch gar nicht gedacht. Dann denk jetzt daran. Warum gerade jetzt? Weil Panis um die Fanny angehalten hat. Das weiß ich ja. Was hat denn das mit mir zu tun? Stell dich nicht dumm. Ich weiß doch ganz genau, dass du in die Fanny verliebt bist. Wer hat dir denn das erzählt? Mein kleiner Finger. Dein kleiner Finger irrt sich. Und die Szene vor ein paar Tagen mit Panis? Mach mir doch nichts vor. Mein Gott, wir haben uns eben gestritten. Weswegen? Wegen gar nichts. Wegen Fanny. Aber du brauchst Panis nicht totzuschlagen. Du kannst Fanny auch so haben. Halte doch einfach um sie an. Du glaubst, dass sie ja sagt? Allerdings. Du hast mal mit ihrer Mutter gesprochen. Ich? Auch kein Wort. Ich spreche überhaupt nie mit ihrer Mutter. Ich bin nur einfach überzeugt, dass sie ja sagt. Möglich. Aber ich lege gar keinen Wert darauf. So, nicht? Nein. Ich will nicht heiraten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sie lieb genug habe. Lauter Schwindel. Erlaube mal. Lauter Schwindel, sage ich. Du liebst die Fanny. Du hast eine Wut, weil ein anderer sie haben will und trotzdem willst du sie nicht heiraten? Was soll das eigentlich heißen? Wenn du blödsinnig bist, dann sag mir's. Dann telefoniere ich jetzt gleich an die Irrenanstalt. Und wenn etwas anderes dahinter steckt, dann sag mir's erst recht. Hab ein bisschen Vertrauen zu deinem Vater. Sicher ist da irgendeine andere Frau im Spiel. Nun ja. Na, siehst du. Ich hab's ja gewusst. Aber es ist mir peinlich, über solche Sachen mit dir zu reden. Peinlich? Peinlich? Mit mir? Ist es scheußlich peinlich sogar. Aber es ist mir auch peinlich, wenn du herumläufst wie ein Idiot und ich weiß, was du anfangen sollst. Wer ist es denn? Lieben kannst du sie doch nicht, wenn dein Herz schon der Fanny gehört. Vielleicht habe ich Mitleid mit ihr. Aus Mitleid wird man doch nicht idiotisch. Also schön, da du es wissen willst. Die Sache ist so. Ich habe diese Frau einmal sehr geliebt. Und sie liebt mich noch. Jetzt traue ich mich nicht, ihr zu sagen, dass ich heiraten will. Das wäre ein schrecklicher Schlag für sie. Die bringt sich um. Na, weißt du. Auf alle Fälle muss ich ihr Zeit lassen. Ich muss sie langsam und schonend vorbereiten. Du siehst, die Sache ist weiter gar nicht kompliziert. So. Ja. Ich frage dich nicht nach dem Namen, den sagst du mir ja doch nicht. Ich möchte nur gern dein Wort haben. Ist das die Dicke vom Eskar zu Fiegen? Nein, die ist es nicht. Na, Gott sei Dank. Was machen wir dann mit Fanny? Abwarten. Wenn die dann inzwischen doch den Panis nimmt? Dann kann man auch nichts machen. Eben, kann man auch nichts machen. Ja, also, wir müssen morgen früh noch einmal von all dem sprechen. Ich werde die ganze Nacht kein Auge zutun können. Das sieht man an deinem Gehen, Papa. Also, gute Nacht, Kleiner. Gute Nacht, Papa. Papa? Hä? Ich muss dir noch etwas sagen. Was denn? Ich hab dich sehr lieb. Was ist los? Ich hab dich sehr lieb, Papa. Ich hab dich ja auch lieb. Aber wieso machst du mir denn jetzt mitten in der Nacht eine Liebeserklärung? Ich bin doch nicht die Fanny. Ich sehe, dass du dir Sorgen machst um mich. Das finde ich so nett von dir. Und da muss ich eben daran denken, dass ich dich lieb habe. Du alter Dummkopf. Gute Nacht, mein Kleiner. Gute Nacht, Papa. Weißt du, manchmal sage ich ja, dass du mir mein Leben vergiftest, aber das ist nicht wahr. Na, ich gehe jetzt schlafen. Und schließ noch die Tür. Naja, Papa. Marius! Mein Gott, hast du mich erschreckt? Ist der Matrose wieder an Bord? Nein, du kannst an seine Stelle treten. Jetzt kommt er nicht mehr. Jetzt kommt kein Zug mehr an. Bist du bereit? Das will ich meinen. Soll ich dir das Gepäck aufs Schiff tragen? Nein, nein, ich nehm's nachher selber mit. Ich gehe jetzt wieder auf einen Posten. Und so wie es Mitternacht schlägt, hole ich dich. Du klopfst ein paar Mal draußen an mein Fenster. Ich werde deinen Vater nicht aufwecken. Der soll die Nacht noch ruhig schlafen. Der wird Augen machen morgen.